Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung gab es in Russland Gedenktreffen, Seminar über seine Verdienste und Vortrag. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten und die Mitglieder der verschiedenen Parteien, Organisationen und Institutionen in Russland. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, dass der weltanerkannte große Mann Genosse Kim Il-sung ein hervorragender Führer des 20. Jahrhunderts gewesen sei, der sein ganzes Leben der Freiheit und Unabhängigkeit des Landes und der Erfüllung der sozialistischen Sache gewidmet und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt zum Sieg geführt habe.